arbeitet wie ein Mann, Alter. Diese Comic-Rapper kann 10 Tonne kloppen, Altglas. Halt mal, stopp jetzt mit deinem Weiberkram. Deine Schwester macht mit jedem für nen Heiermann, Heiermann. Bleib entspannt, kleiner Mann, keine Chance bei einem Kampf. Deine Mutter hängt gern an der Stange rum, Kleiderschrank. Also hängt sie mir am Sack rum wie Bauchtaschen, denn ich besteh zu 90% aus Schwanz wie Kaulquappe. Du willst sowas auch machen, doch hast nicht eine Line. Kein Problem, Kumpel, ich kann dir eine leihen. Dein dreckiges Fressbrett verführt mich, dich Lappen wegzuboxen, bis du letztendlich neben der Spur stehst wie Streckenposten. Du machst ne Tour, doch dein erster ist dein letzter Stopp, denn kein Schwanz kommt. Lesbenfotzen, yeah, das ist echter Pottrap. Sauerkraut, Stauder und lecker Kotelett, hey. Du wirst kein Kraftpaket durch Asthma-Spray. Was für Power, guck mal, du bleibst dein ganzes Leben schwach. Dauerlutscher, super, wenn's sein muss. Box ich dich, Hurenbock, behindert. Peters bleibt Robot für immer. Blut und Kasse, P-E-D-A-Z. Fahrt 45, 300% original, ihr wisst gar nichts. Nee, schon früher sagte ich nie im Leben, schau ich auf zu euch. Heute die Brille italienisch und das Auto deutsch. Wusste eines Tages, fick ich sie für Blut und Kasse. Und hinterlasse in der deutschen Szene nur Schutt und Asche. Scheuklappen, mach mein Ding, bevor ich klinge wie so ein anderer Spasti. Lass ich es sein und halt die Klappe wie der Kamera-Assi. Hab meine Ziele längst erreicht, ey, woher ich das weiß? Weil meine Ex mir nach Jahren jetzt auf Facebook schreibt. Macher Musik ist das Label, schreib Doppel-M auf mein Grab. Alter, dein Labelapparat hat auf jeden Fall versagt. Hau paar Mille in die Promo und ein paar in die Clips. Und dennoch ist deine Marke plus Name ein Witz. Ich mach Kohle mit Schauspielen, ihr Kohle mit Schauspielen. Ich tu so und so, sie tun so und so, Alter. Warum's bei mir läuft, LKP? Ich glaub, es ist, weil ich ein Mann bin wie der LKB. Weißt du, wie ich mein? Mein Freund der Sonne haut den ganzen anderen Dreck in die Tonne. Das hier ist Bombe, ey. Mein Freund der Sonne haut den ganzen anderen Dreck in die Tonne, das ist